Viertens, Gut und Böse. Die einwohnende Herrlichkeit umfasst alle Welten, alle Kreaturen, Gute und Böse. Und sie ist die wahre Einheit. Wie kann sie denn die Gegensätze des Guten und des Bösen in sich tragen? Aber in Wahrheit ist da kein Gegensatz. Denn das Böse ist der Thronsitz des Guten. Baal Shem Tov. Wir nähern uns zwangsläufig einem Thema, das nicht nur zu den schwierigsten des Menschseins gehört, sondern auch für Missverständnisse besonders anfällig ist. Es ist sehr gefährlich, aus dem von uns dargestellten Weltbild nur hier und da einen Satz oder einen Abschnitt herauszunehmen und sie mit Inhalten eines anderen Weltbildes zu vermischen. Gerade die Betrachtung von Gut und Böse ruft erfahrungsgemäß besonders tiefe Ängste im Menschen hervor, die leicht Verstand und Erkenntnisfähigkeit emotional vernebeln können. Trotz aller Gefahren wollen wir es wagen, die von Amfortas gemiedene Frage nach der Natur des Bösen zu stellen. Denn wenn wir im Kranksein das Wirken des Schattens entdeckt haben, so verdankt letzterer seine Existenz der Unterscheidung des Menschen zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch. Der Schatten enthält all das, was der Mensch als böse erkannte, und somit muss auch der Schatten böse sein. So erscheint es nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar ethisch und moralisch notwendig, den Schatten, wo und wie immer er sich manifestiert, zu bekämpfen und auszurotten. Auch hier lässt sich die Menschheit von der Scheinlogik so faszinieren, dass sie nicht bemerkt, dass ihr edles Ziel schlicht daran scheitert, dass die Ausrottung des Bösen nicht funktioniert. Es lohnt sich daher wohl, das Thema Gut und Böse unter vielleicht ungewohnten Gesichtspunkten noch einmal zu entfalten. Allein unsere Überlegungen zum Polaritätsgesetz führen zu der Konsequenz, dass Gut und Böse zwei Aspekte ein und derselben Einheit und daher in ihrer Existenz voneinander abhängig sind. Das Gute lebt vom Bösen und das Böse vom Guten. Wer absichtlich das Gute nährt, nährt unbewusst das Böse mit. Solche Formulierungen mögen auf den ersten Blick für manche erschreckend klingen, doch lässt sich die Richtigkeit dieser Feststellungen sowohl theoretisch als auch praktisch schwer wegschieben. Unsere Einstellung zu Gut und Böse in unserer Kultur ist sehr stark vom Christentum bzw. von den Lehrmeinungen der christlichen Theologie geprägt. Das gilt auch für die Kreise, die sich von religiösen Bindungen freiglauben. Aus diesem Grunde möchten wir auf religiöse Bilder und Vorstellungen zurückgreifen, um das Verständnis von Gut und Böse nachvollziehen zu können. Unsere Absicht besteht dabei nicht darin, irgendeine Theorie oder Wertung von biblischen Bildern abzuleiten, sondern vielmehr eignen sich mythologische Erzählungen und Bilder besonders gut, um schwierige metaphysische Probleme nachvollziehbar zu machen. Dass wir hierbei auf eine Erzählung der Bibel zurückgreifen, ist nicht zwingend, ergibt sich aber aus unserem kulturellen Standort. Dazu kommt, dass wir dadurch gleichzeitig auch jenen Punkt des Missverständnisses finden werden, an dem sich von der in allen Religionen identischen Auffassung von Gut und Böse eine für die christliche Theologie typische Umdeutung abspaltet. Für unser Problem ergiebig ist die alttestamentarische Darstellung des Sündenfalls. Wir erinnern uns, dass uns im zweiten Schöpfungsbericht erzählt wird, wie der erste androgyne Mensch Adam in den Garten Eden gesetzt wird, indem er neben dem Naturreich vor allem zwei besondere Bäume vorfindet, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Für das weitere Verständnis dieser mythologischen Geschichte ist es wichtig zu sehen, dass Adam nicht Mann ist, sondern ein Androgyn. Er ist der ganzheitliche Mensch, der noch nicht der Polarität unterliegt, noch nicht in ein Gegensatzpaar aufgespalten ist. Er ist noch eins mit allem. Dieser kosmische Bewusstseinszustand wird mit dem Bild des Paradieses umschrieben. Obwohl also der Mensch Adam noch in der Einheit des Bewusstseins lebt, ist das Thema der Polarität durch die beiden Bäume bereits angelegt. Das Thema der Spaltung schwingt von Anbeginn in der Schöpfungsgeschichte mit. Denn Schöpfen geschieht ja durch Abspalten und Entzweien. So berichtet schon der erste Schöpfungsbericht nur von Polarisierung. Licht, Finsternis, Wasser, Land, Sonne, Mond und so weiter. Allein vom Menschen erfahren wir, dass er als Mann und Weib geschaffen wurde. Doch im Laufe der Erzählung verdichtet sich das Thema Polarität immer mehr. So kommt es, dass Adam den Wunsch entwickelt, einen Teil seines Wesens nach außen zu stellen und formal eigenständig werden zu lassen. Ein solcher Schritt bedeutet zwangsläufig bereits einen Verlust an Bewusstheit, was unsere Geschichte mit dem Hinweis umschreibt, dass er in einen Schlaf fällt. Gott nimmt von dem ganzen und heilen Menschen Adam eine Seite und macht daraus etwas Selbstständiges. Jenes Wort, das Luther mit Rippe übersetzte, heißt im hebräischen Originaltext Zela gleich Seite. Es ist verwandt mit dem Wort Zel gleich der Schatten. Der ganze heile Mensch wird zerlegt und gespalten in zwei formal unterscheidbare Aspekte, die Mann und Frau genannt werden. Doch diese Spaltung reicht noch nicht ganz bis in das Bewusstsein des Menschen, denn sie erkennen ihren Unterschied noch nicht, sondern sind immer noch in der Ganzheit des Paradieses. Aber die formale Spaltung ist Voraussetzung für die Einflüsterungen der Schlange, die dem Weib, dem empfänglichen Teil des Menschen, verspricht, dass der Genuss vom Baum der Erkenntnis ihm die Fähigkeit der Unterscheidung zwischen Gut und Böse, also Erkenntnisfähigkeit, bescheren würde. Die Schlange hält ihr Versprechen. Die Menschen werden sehend für die Polarität und können Gut und Böse, Mann und Weib unterscheiden. Mit diesem Schritt verlieren sie die Einheit, das kosmische Bewusstsein, und bekommen die Polarität, die Erkenntnisfähigkeit. So müssen sie zwangsläufig das Paradies, den Garten der Einheit, verlassen und stürzen in die polare Welt der materiellen Formen. Dies ist die Geschichte des Sündenfalls. In diesem Fall stürzt der Mensch aus der Einheit in die Polarität. Die Mythologien aller Völker und aller Zeiten wissen um dieses zentralste Thema des Menschseins und kleiden es in ähnliche Bilder. Die Sünde des Menschen besteht in der Absonderung von der Einheit. Sünde und Sonderung sind sprachlich verwandt. In der griechischen Sprache zeigt sich die wahre Bedeutung des Wortes Sünde noch genauer. Hamartema heißt die Sünde und das entsprechende Verb hamartanein heißt den Punkt verfehlen, das Ziel nicht treffen, sündigen. Sünde ist hier also die Unfähigkeit, den Punkt zu treffen. Dieser aber ist ja gerade das Symbol der Einheit, der für den Menschen erst einmal unerreichbar und unvorstellbar erscheint, denn der Punkt besitzt weder Ort noch Ausdehnung. Ein polares Bewusstsein kann den Punkt, die Einheit, nicht treffen. Das ist die Sünde. Sündig sein ist ein anderes Wort für polar sein. Dadurch wird auch der christliche Begriff der Erbsünde verständlicher. Der Mensch findet sich mit einem polaren Bewusstsein vor. Er ist sündig. Es gibt dafür keine Ursache im kausalen Sinne. Diese Polarität zwingt den Menschen, seinen Weg durch die Gegensätze hindurch zu gehen, bis er alles gelernt und integriert hat, um wieder vollkommen zu werden, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Der Weg durch die Polaritäten schließt aber immer das Schuldigwerden mit ein. Die Erbsünde weist besonders deutlich darauf hin, dass die Sünde nichts mit dem konkreten Verhalten des Menschen zu tun hat. Dies zur Kenntnis zu nehmen, ist von höchster Bedeutung. Denn im Laufe der Geschichte hat die Kirche den Sündenbegriff entstellt und den Menschen eingeredet, Sünde sei Böses tun und sei durch gutes und richtiges Handeln vermeidbar. Sünde ist aber nicht ein Pol innerhalb der Polarität, sondern die Polarität selbst. Sünde ist deshalb nicht vermeidbar. Jedes menschliche Tun ist sündig. Diese Botschaft finden wir noch ganz unverfälscht in der griechischen Tragödie, deren zentrales Thema es ist, dass der Mensch sich zwar ständig zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden muss, aber unabhängig von seiner Entscheidung immer schuldig wird. Für die Geschichte des Christentums wurde gerade dieses theologische Missverständnis der Sünde recht verhängnisvoll. Der ständige Versuch der Gläubigen, keine Sünde zu begehen und das Böse zu meiden, führte zum Verdrängen bestimmter als böse klassifizierter Bereiche und so zu einer kräftigen Schattenbildung. Dieser Schatten ist verantwortlich dafür, dass das Christentum eine der intolerantesten Religionen wurde, verantwortlich für Inquisition, Hexenverfolgung und Völkermord. Der nicht gelebte Pol verwirklicht sich immer. Er überholt die edlen Seelen meistens gerade dann, wenn sie nicht damit rechnen. Die Polarisierung von Gut und Böse als Gegensätze führte im Christentum auch zu einer für andere Religionen untypischen Gegenüberstellung von Gott und Teufel als Repräsentanten des Guten und des Bösen. Indem man den Teufel zum Widersacher Gottes machte, zog man unbemerkt Gott in die Polarität. Doch damit verliert er seine Heilskraft. Gott ist die Einheit, welche alle Polarität ungeschieden in sich vereinigt, selbstverständlich auch Gut und Böse. Der Teufel hingegen ist die Polarität, der Herr der Entzweiung oder, wie Jesus sagt, der Herr dieser Welt. So wird der Teufel als rechtmäßiger Herr der Polarität immer mit Symbolen der Spaltung oder der Zweiheit ausgestattet: Hörner, Hufe, Gabeln, Pentagramme mit zwei Spitzen nach oben und so weiter. In dieser Terminologie gesprochen heißt das, die polare Welt ist teuflisch, das heißt sündig. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu ändern. Deshalb lehren alle Meister, die polare Welt zu verlassen. Hier stoßen wir auf den tiefen Unterschied zwischen Religion und Sozialarbeit. Wahre Religion hat noch nie Versuche unternommen, aus dieser Welt ein Paradies zu machen, sondern lehrte den Weg aus dieser Welt in die Einheit. Wahre Philosophie weiß, dass man in einer polaren Welt nicht einen Pol allein verwirklichen kann. In dieser Welt muss jeder alle Freuden mit gleich viel Leid ausgleichen. In diesem Sinne ist beispielsweise Wissenschaft teuflisch, denn sie setzt sich für den Ausbau der Polarität ein und nährt die Vielfalt. Jede funktionale Anwendung der menschlichen Möglichkeiten hat immer etwas Teuflisches, denn die Anwendung bindet die Energie an die Polarität und hemmt die Einswerdung. Das ist der Inhalt der Versuchung Jesu in der Wüste. Der Teufel fordert Jesus ja eigentlich nur auf, seine Möglichkeiten für die Verwirklichung harmloser und sogar nützlicher Veränderungen einzusetzen. Wohlgemerkt, wenn wir etwas als teuflisch bezeichnen, dann verteufeln wir damit keineswegs, sondern wollen daran gewöhnen, dass Begriffe wie Sünde, Schuld, Teufel sich ganz einfach auf Polarität beziehen und somit alles, was daran Anteil hat, so bezeichnet werden kann. Was immer der Mensch tut, er wird schuldig bzw. sündig. Es ist wichtig, dass der Mensch lernt, mit dieser seiner Schuld zu leben, sonst wird er gegenüber sich selbst unehrlich. Die Erlösung von der Sünde ist das Erlangen der Einheit. Sie zu erlangen ist aber gerade dem unmöglich, der die eine Hälfte der Wirklichkeit zu vermeiden versucht. Das macht den Weg zum Heil so schwer, dass man durch die Schuld hindurch muss. In den Evangelien wird dieses alte Missverständnis um die Sünde immer wieder dargestellt. Die Pharisäer vertreten die kirchliche Meinung, dass man sein Seelenheil durch Einhalten der Gebote und Vermeidung des Bösen erlangen könne. Jesus entlarvt sie mit den Worten: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. In der Bergpredigt überhöht und relativiert er das mosaische Gesetz, das ebenfalls durch sein wörtliches Verständnis entstellt war, durch den Hinweis, dass bereits ein Gedanke das gleiche Gewicht habe wie die äußerliche Umsetzung. Man sollte nicht übersehen, dass durch diese Auslegung in der Bergpredigt die Gebote nicht verschärft wurden, sondern die Illusion entlarvt wurde, in der Polarität Sünde vermeiden zu können. Doch die reine Lehre war bereits vor 2000 Jahren schon so anstößig und ärgerlich, dass man sie aus der Welt zu schaffen versuchte. Die Wahrheit bleibt ein Ärgernis, aus welchem Munde sie auch immer stammen möge. Sie durchschneidet alle Illusionen, mit denen sich unser Ich immer wieder zu retten versucht. Die Wahrheit ist hart und schneidend und eignet sich wenig für sentimentale Träumereien und moralischen Selbstbetrug. Im Sandokai, einem der grundlegenden Urtexte des Zen, heißt es: Licht und Dunkel stehen einander gegenüber, doch das eine hängt ab vom anderen, wie der Schritt des rechten Beines von dem des linken.